Lektion 41. Ablative kennst du schon, benannt nach der semantischen Funktion. Strokiativ, separativ, instrumenti, causae, loci, temporis, mensurae, respectus. Qualitatis und der Modi, der Komparation, es kann dir reichen, um etwas miteinander zu vergleichen.